Oh, schon wieder. Hört das denn nie auf? Das Herz schlägt mir bis zum Hals, so laut, dass es jeder hören kann. Das Blut steigt mir ins Gesicht, ich fange an zu glühen. Rote Birne, Feuerkopf, einfach lächerlich. Und ich schwitze. Könnte ich mich doch wegbeamen, zu Staub auflösen, im Boden versinken, wie ich es hasse. Take a breath, rest your head, close your eyes, you are right. Es gab auch ein echtes Schlüsselerlebnis. Das war, als unser Dorfpfarrer verabschiedet werden sollte. Und die Kindergärtnerinnen hatten mich ausgewählt, ich sollte dann ein Gedicht sagen. Ich kann das Gedicht heute noch auswendig, ja. Also ich bin ein kleiner Gratulant, von allen Tanten bin ich gesandt, zu wünschen, lieber Herr Pfarrer, dir Freude und Glück jetzt und hier. Ja, und dieses Gedicht, und es ging noch viel weiter, sollte ich also aufsagen. Ich bin dann also nach vorne gelaufen, da zum Altar, und habe kein Wort rausgebracht. Ja, und dann habe ich auch noch angefangen zu weinen. Und in der Kirche war es totenstill. Und die Ersten haben angefangen zu lachen, ja, und ich habe mich einfach wirklich so geschämt, ja, und so blamiert, und die ganze Familie war blamiert, und es war fürchterlich. Da haben so meine inneren Beschützerinstinkte einfach reagiert und gesagt, nie wieder, ja, das passiert nie wieder. Und dann war ich einfach wahnsinnig schüchtern, ja, viele Jahre, und es waren wirklich Jahrzehnte, ja. Don't be so shy. Vom Los der Schüchternheit. Feature von Uta Rühnaufer. Das gilt als besonders sexy, das schüchterne Lächeln. Da ist ja auch was dran. Susanne Hake, Kommunikationsberaterin und Autorin des Buches Selbstmarketing für Schüchterne. Die Schüchternheit lässt irgendwie auch Spielraum für Begegnung. Frauke Kurbacher, Philosophin. Ich glaube, dass ich eher Lust habe, so zu spielen, dass ich mich Figuren eher vorsichtig nähere, aus der Furcht heraus, sie zu schnell, zu unvorsichtig mit irgendeiner Art von Eigenschaft zu bekleistern und zu bekleben. Ulrich Mattes, Schauspieler. Es gibt ja Menschen, die sind schüchtern, ohne dass das pathologisch wird, weil die sich mit anderen Fähigkeiten stabilisieren können. Alicia Navarro-Urenia, Psychiaterin und Psychotherapeutin. Man könnte sagen, dass Schüchternheit verunglücken kann und dann in so etwas wie Scham gerät. Josef Vogel, Kulturwissenschaftler. Schüchternheit an sich gibt es nicht, sondern sie kann sich immer nur entwickeln im Individuum, im Verhältnis zu einer Gesellschaft, die ihn umgibt. Florian Werner, Publizist und Autor des Buches Schüchtern, Bekenntnis zu einer unterschätzten Eigenschaft. Außerdem kommen zu Wort viele Schüchterne und ein Nicht-Schüchterner. Hallo, guten Tag. Ja. Ich hatte angerufen wegen des Schüchternheitscoachings. Ah, oh, kommen Sie rein. Das ist ja schön. Guten Tag, hallo. Ja. Kommen Sie mit. Sehr nett, danke. Vielen Dank. Sich verstecken. Ängstlichkeit und auch ein Gehindertsein. Schüchterig, schüchtericht. Adjektiv zu schüchtern, Verben und Adjektiv gehörig turbatus, perturbatus, consternatus, pavidus. Angst im Kontakt mit anderen Menschen. Die Bedeutungsentfaltung ähnelt der von Scheu, Adjektiv und Substantiv, furchtsam, zaghaft. In älterer Sprache durchweg auf starke Furcht vor Gefahr bezogen, besonders sofern sie sich lebhaft äußert. Zunächst wohl eine vorübergehende Erregung, dann auch eine dauernde Eigenschaft, Neigung meinend. Von Tieren, von Natur auch schüchter, flüchtig und irrsam. Schüchterne Pferde. Übermäßige Furcht vor der Aufmerksamkeit anderer Menschen, vor Begegnungen mit anderen Menschen, vor allem mit Menschen des anderen Geschlechts oder mit sozial Höhergestellten. Es geht in der pathologischen Form um Sozialangst. Allerdings mehr in milderem Sinne mit Bezug auf zaghafte Unsicherheit, blöde Befangenheit, Furcht vor Misserfolg, Missachtung, Missdeutung, Schüchternheit. Sebastian Nothanker, 1774. Ich war mir dieses Sprachfehlers vollkommen bewusst und vielleicht rührte meine Schüchternheit als Knabe zum Teile daher, dass ich in große Verlegenheit geriet, so oft mich jemand Fremder ansprach und daher jeden solchen Anlass vermied. Wenn ich das richtig überschaue, wäre es so von der Wortherkunft wirklich ein relativ junger Begriff, der eher neuzeitlich auftaucht. Also ich glaube, schüchtern und auch das Substantiv finden sich erst so im 16., 17. Jahrhundert. Und insofern, ja, jetzt ist die Frage, wann setzt man die Geburt des Subjekts an? Aber es sind natürlich Jahrhunderte, wo wir sehen, diese Subjektgeschichte nimmt Fahrt auf. Gerade bei der Schüchternheit ist es, glaube ich, ganz klar, dass es ein spezifisch modernes Gefühl ist. Ich glaube, das wäre einem mittelalterlichen Menschen überhaupt nicht vermittelbar, was wir genau damit meinen, weil natürlich in der Vormoderne ein eher zurückhaltendes Betragen, wo man eben genau wusste, auf welchem Platz man zu stehen hat in der großen irdischen und himmlischen Ordnung, weil das völlig selbstverständlich war. Ich bin doch jetzt wirklich alt genug. Das ist doch albern. Dieses gehemmte Backfischverhalten. Wie ein in die Jahre gekommenes Fräulein, das zum ersten Mal die Mauern der Klosterschule hinter sich lässt und sich nun für eine Rolle im echten, wilden Leben bewerben soll. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben und zu mir gekommen sind. Wir werden jetzt eine Stunde Zeit haben. Und was müsste für Sie aus diesem Gespräch herauskommen, damit Sie für sich sagen können, mit Frau Hake zu sprechen über meine Schüchternheit? Ja, das hat sich für mein Leben gelohnt. Ja, also ich weiß, dass ich schüchtern bin und es auch immer schon bin und denke dann manchmal, gut, das muss ich jetzt so akzeptieren und ich bin eben nicht so jemand, der so vorprescht und sich irgendwie im Rampenlicht wohlfühlt. Und dann ist es aber immer so, dass ich dann doch sehr hadere und ja, dass ich dann vielleicht so ein größeres Gefühl vielleicht dafür habe, wo es sinnvoll ist, sich so zu überwinden und zu sagen, so jetzt muss ich aber mal, weiß ich nicht, irgendeinen unangenehmen Anruf tätigen oder irgendjemanden ansprechen und wann sage ich einfach, okay, jetzt so ist es eben nicht bei mir und ich kann es nicht. Sollen, können, müssen, dürfen. Wer soll das unterscheiden? Ich kann's nicht. Ich kann's nicht. Ich würde es so unterscheiden. Schüchternheit ist einfach eine normale Verhaltensdisposition, die uns allen vermutlich, hoffentlich ein Stück weit vertraut ist. Und Sozialangst wäre dann wirklich der schwere oder pathologische Fall der Schüchternheit. Die zeichnet sich eben gerade dadurch aus, dass der Leidensdruck sehr hoch ist und dass er eben auch einem im Weg steht vor einer gewissen Lebensverwirklichung. Wenn man es jetzt nicht allzu sehr psychologisieren will, sondern zunächst mal einfach als schlichten Verhaltenskomplex begreift, dann besteht Schüchternheit, glaube ich, darin, eine Annäherung an die Welt so vorsichtig wie möglich zu gestalten, denn die Welt könnte in Unordnung geraten, wenn man zu direkt intensiv oder hartnäckig in sie eingreift. Also wenn man sich manche Sachen nicht traut und wenn man dann halt vor anderen Leuten auch so Angst hat und wenig redet. Es gibt ja Leute, die haben mehr Angst in größeren Gruppen. Bei mir ist es vielleicht eher so, wenn wenig Leute da sind und man so sehr sichtbar ist und mehr von sich persönlich preisgeben sollte oder dass man das Gefühl hat, man müsste das. Kurioserweise denkt man, dass ein Schauspieler aufgrund der Tatsache, dass er sich in irgendeine Art von Öffentlichkeit begibt, sei es auf einer Bühne, sei es vor der Kamera, dass sie gar nicht schüchtern sein können. Das hat ja mindestens so drei Dimensionen, also das Verhältnis zu mir selbst, in dem die Schüchternheit eine Rolle spielt, also ein fehlendes Zutrauen vielleicht zu sich selbst. Und das Gleiche könnte sich im Weltbezug zeigen, als ein fehlendes Zutrauen zum Leben. Und natürlich gibt es ein fehlendes Zutrauen unter Umständen auch zu den anderen. Also diese interpersonale Perspektive. Du, er, sie, es, wir, ihr, sie, ich. Ich? Oh. Schüchternheit könnte mit dem Gefühl zusammenhängen, dass man denkt, man entäußert sich auf eine gewisse Weise und die anderen sagen, ach, guck mal, wie blöd der ist. Also einen ganz spezifischen Fehler, den man nur bei sich selber sieht, in der Öffentlichkeit in irgendeiner Weise preiszugeben. Ich habe wirklich extrem schüchterne Kolleginnen und Kollegen schon erlebt, die wirklich rot wurden, wenn man sie ansprach oder die es quasi vermieden haben, sich zu äußern und die dann in einer Weise angefangen haben zu spielen, dass die Diskrepanz zwischen einer wirklich deutlich ausgeprägten Scheuheit oder Schüchternheit und einer Art von wirklicher Fähigkeit zur Entäußerung auf der Bühne manchmal extrem groß ist. Tja, das heißt eine ganze Menge in meinem Fall, dass ich mir im Grunde ständig unsicher bin über mich selbst, dass ich zum Teil große Angst vor Nähe habe, obwohl ich sie brauche wie jeder andere. Das quält ganz schön. Und ja, was kann man noch sagen? Es hat mich daran gehindert, eigentlich einen festen Beruf auszuüben, weil ich mich praktisch nicht bewerben kann. Einfach mal losgehen und rufen, hier bin ich. Das wäre so schön. Ohne Angst, dass alle gucken. Ohne Angst, dass keiner guckt. Einfach singen, springen, tanzen. Für sich. Und mit anderen. Ich bin Psychiaterin und ich habe damit beruflich in der Regel nur zu tun, wenn Menschen in ihrer Teilhabe, so nennt sich das, erheblich eingeschränkt sind, also bestimmte Wege zum Beispiel nicht mehr machen können und deswegen auch nicht mehr ihre Arbeit ausüben können. Oder wenn es aufgrund von sozialen Ängsten zu erheblichen Einschränkungen der Selbstversorgung kommt, dass sie auch nicht mehr einkaufen gehen können oder dass sie nur noch im Dunkeln rausgehen können, wenn wenig Menschen auf der Straße sind. Und inzwischen ist Sozialangst die dritthäufigste Diagnose in der westlichen Welt. Und da sieht man schon eine gewisse Pathologisierung eigentlich dessen, was man früher als normale Schüchternheit betrachtet hätte. Also heute dachte ich so, der Unterschied zwischen Introversion und Schüchternheit ist, glaube ich, der eine will nicht und der andere traut sich nicht. Vielleicht möchte der Introvertierte gar keinen Kontakt zu anderen Menschen, dann hat er kein Problem mit Schüchternheit. Der Schüchterne zeichnet sich dadurch aus, dass er weder Ja noch wirklich Nein sagt. I would prefer not to. Ich möchte lieber nicht. Or would I? Es gibt Leute, die sind richtig heftig extrovertiert und haben natürlich trotzdem soziale Ängste. Ich finde aber gerade diese Herkunft, die eigentlich auch noch diese Berührungspunkte mit dem Tier zeigen, ganz spannend. Man bewegt sich irgendwie vorsichtig und ist darauf gefasst, im schlimmsten Fall sofort umzudrehen und auch weglaufen zu können. Also da steckt auch eine bestimmte Dynamik drin, die vielleicht auch eine Lebensklugheit hat. Intelligenz macht schüchtern, hat Erasmus von Rotterdam gesagt. Es sind nicht die Dümmsten, die schüchtern sind. Als schüchterner Mensch siehst du eher die Behinderung dadurch. Eine habituelle Beschaffenheit, leicht in Furcht zu geraten. Ich glaube, so hat Immanuel Kant es definiert. Deswegen wäre es durchaus denkbar, dass man den Schüchternen jetzt jemand identifizieren könnte, der ein hohes Maß an Bewusstsein sozialer Gefährlichkeit besitzt, weil er sozusagen das Feld des Sozialen als Feld möglicher Unfälle begreift. Und der schlimmste mögliche Unfall im Sozialen bin ich selber. Wenn man auf die Antike schaut, hätte die Schüchternheit auch eben mit Scheu zu tun. Und diese Scheu in der auch sowas wie Angst und Furcht steckt, ist aber eben nicht nur die Furcht des Feigen, sondern auch die Ehrfurcht vor etwas. Also steckt im Schüchternen auch der Gedanke, dass es etwas Größeres als mich gibt, dem ich durch eine bestimmte Zurückhaltung, vielleicht könnten wir auch Sittsamkeit oder Anständigkeit sagen, eine Ehrerbietung erweise. Und insofern kann man, glaube ich, sehr genau sehen, dass erst so im 18. Jahrhundert allmählich dieses moderne Gefühl der Schüchternheit sich entwickelt. Und wenn man davon ausgeht, dass Schüchternheit sich eben vor allem dadurch äußert, dass man Angst davor hat, vor Fremden, vor sozial Höhergestellten, sich zu blamieren, weil man die sozialen Codes nicht kennt, dann ist ja klar, dass in einer sehr straff ständisch organisierten Welt, in der man ja auch nicht besonders mobil war, sondern vielleicht zeitlebens mehr oder weniger in seinem Dörfchen oder in seiner Stadt oder seinem Heimatort geblieben ist, dass da eigentlich relativ wenig Raum dafür war, diese modernen Gefühle der Schüchternheit zu empfinden. Meine Erfahrung ist eher, dass man eigentlich gar keinen Fehler oder gar keine Schwäche haben kann, die die anderen nicht auch kennen oder in einem viel höheren Maße haben. Insofern ist damit so ein bisschen der Grund für Schüchternheit weg. Gar kein Grund. Du hast doch gar keinen Grund. Stell dir die anderen in Unterhosen vor, riet der Vater. Und der wäre doch selbst gern groß und stark gewesen. Weil man eben auf einer Bühne oder vor einer Kamera mit Hilfe einer Rolle nicht man selber ist, mit all den Defiziten, die ein schüchterner Mensch glaubt zu haben. Gut, ich höre, Sie möchten einmal so Ihren Frieden finden damit und zum anderen auch die Unterscheidungsfähigkeit erlangen, um zu beurteilen, wo lohnt sich mein Einsatz, über Hindernisse zu gehen und meine Scheu zu überwinden und wo kann ich es einfach dabei belassen. Mhm. Ja, natürlich hätte ich es gerne, dass ich dann nicht mehr immer anfange zu stottern oder einfach so wackelig werde in meinem ganzen Auftreten und ich dann denke, alle sehen mir an, dass ich jetzt total schüchtern bin. Ich werde laut, wenn ich aufgeregt bin. Mir wird dann auch abwechselnd heiß und kalt und sowas. Im Moment gehen meine Hände, oftmals werden das dann Eispfoten. Ich nenne das Panikattacken. Das ist ziemlich unangenehm. Also das ist, ja, wie wenn man unfreiwillig Achterbahn fährt. Das ist ein ziemlich blödes Gefühl in der Magengegend. Ne? Die ganze vegetative Reaktion, das Schwitzen, das Herzrasen, viele kriegen auch so das Gefühl, nicht mehr richtig atmen zu können. Diese Prozesse sind bei allen Menschen an der gleichen Stelle im Gehirn. Und das hat ganz viel mit den Fluchtreaktionen, mit denen wir ganz früh geprägt werden, zu tun und die auch gar nicht bewusst passieren, sondern das ist ein Automatismus, der da anspringt. Es gibt auch Leute, die große Probleme mit ihrem Rotwerden im Gesicht haben und versuchen, im hellen Tageslicht wenig unterwegs zu sein. Was ja auch gewissermaßen ein Rückkopplungseffekt wird. Ich will etwas, ich will mich verbergen und im Verbergen zeige ich mich. Also gibt es ein unwillkürliches Zeichen des Rotwerden. Oder ich würde gerne neutral in der Welt erscheinen, wenn man so will, auch olfaktorisch und plötzlich fange ich an zu schwitzen. Ich bin ganz ruhig. Meine Beine sind ganz schwer. Mein ganzer Körper ist schwer. Das verselbstständigt sich total. Dann braucht er nur den Gedanken zu denken, ich muss in die S-Bahn steigen und dann geht schon die ganze Symptomatik los mit Herzrasen, Kloßgefühl im Hals, Schweißausbrüche, Harndrang, ach alles Mögliche. Ja, Fluchtfantasien kann man vielleicht auch so sagen. Und dann träume ich manchmal mit offenen Augen davon, dass ich ganz ruhig bin und gar nicht mehr schüchtern. Und schlafe dann ein, weil es so anstrengend ist, das Schüchternsein. Ab klein auf eigentlich war ich ängstlich. Ich glaube, dass ich schon so im Kindergartenalter erste Erlebnisse hatte, erste Momente, wo ich merkte, offensichtlich bin ich vielleicht doch etwas gehemmter als andere Kinder, die einfach eher zum Alpha-Tier sich entwickeln. Und hab getroffen. träumt nachts im Wald, da kommt der Wolf. Es fängt wahrscheinlich schon sogar im Mutterleib an. Also wenn man eine sehr aufgeregte Mutter hat, die ständig Stress hat und die ständig Herzrasen hat oder selber auch Ängste hat, das wird sicherlich auch Auswirkungen auf das Kind haben. Also das ist ein sehr komplexes Geschehen und unterliegt biologischen, psychischen und sozialen Bedingungen. Und der Wolf kommt immer näher, näher und näher. Und meine Beine sind ganz schwer und ich kann nicht weglaufen. Also es ist eben eine Frage des kulturellen Erwerbs dieser Eigenschaft. Und da gibt es diesen Begriff, auf Englisch sagt man Modeling. Das heißt, man sich sozusagen an bestimmten Modellen, Rollenmodellen orientiert. Es könnte sein, dass das auch mit meiner Familiengeschichte zusammenhängt. Also ich bin ein Kind von Flüchtlingen vor den Nazis und meine Eltern kamen 1948 wieder nach Wien zurück und waren dort unerwünscht. Also insbesondere meine Mutter, die Jüdin war, hat darunter sehr gelitten, dass die Leute eigentlich diese Re-Emigranten nicht haben wollten. Und es ist möglich, dass dieses Gefühl von Unerwünschtsein sich in mir festgesetzt hat. Und gleichzeitig hatte ich aber auch immer diese Sehnsucht nach Dazugehören. Meistens so zwischen dem 4. und 8. Lebensmonat geht das los bei den meisten Kindern, dass sie fremdeln, sagt man dann ja, also dass sie sogenannte Fearful Shyness, also eine furchtsame Schüchternheit zeigen. Aber erst später, wenn sie sozusagen auch sich selber erkennen und auch fähig werden, sich neben sich zu stellen oder sich gegenüber zu stellen und sich von außen zu betrachten. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die? Oh nein, ich schau nicht rein. Rotköpfiges Monster und kein Schneewittchen, auch kein Rosenrot. Wenn wir anfangen zu laufen, fangen wir an zu entdecken, uns von der Mutter und vom Vater mehr zu lösen, unsere eigenen Wege zu gehen. Und dabei brauchen wir dann immer sowas wie fördern, aber auch, dass man auf uns aufpasst, dass uns nichts passiert. Meine Eltern waren immer relativ still und vorsichtig. Und sobald es darum ging, jetzt zum Löwen zu werden für die eigenen Kinder, das ging nicht. Meine Mutter ist auch schüchtern. Also wenn die eine Gehaltserhöhung haben wollte, hat die 14 Tage lang, hat die schon vorher geweint. Ja. Dann entwickelt sich eigentlich erst das, was wir sozusagen als Schüchternheit bezeichnen. Also vielleicht mit 4 oder 5 Jahren, wenn sie eben für ein bestimmtes Verhalten gescholten werden und merken, da mache ich etwas, was nicht konform ist mit der Gesellschaft. Schüchternheit, so wie ich sie mir vorstelle, und es ist ja tatsächlich nicht mein Thema, schüchtern zu sein, ist eher was, wo ich mich ständig mit dem, was an mir womöglich nicht stimmen könnte, beschäftige und mich aus diesem Mangel an Selbstvertrauen heraus nicht traue. Ich versuche eben keine Normverstöße zu begehen. Und es gibt ja ganz viele unausgesprochene Normen, auch nicht nur das Regelwerk, was uns faktisch umgibt, sondern ganz vieles im Zwischenmenschlichen. Also da war ich halt im Chor und dann saßen wir in einem Kreis und da musste jeder seinen Namen singen. Und das waren dann bestimmt so 30 Mädchen oder so. Und halt ganz hoch den Namen singen, immer so, ich bin Luisa, und da hatte ich auch immer totale Angst. Also wenn man Schüchternheit wirklich als Selbstverhältnis darstellt, als Verhältnis des Ichs zu sich selber, dann würde ich sagen, es besteht zunächst darin, Ich-Substrate, Ich-Merkmale, Ich-Eigenschaften nach außen hin zu minimieren. Man könnte das vielleicht ein Tapeten-Ich nennen. Das heißt, ich würde ganz gerne im Tapetenmuster verschwinden. Also dass quasi bestimmte Verhaltensmuster oder bestimmte Strategien im Umgang mit anderen Menschen nicht gelernt worden sind. Strategien des sich Behauptens und Durchsetzens. Ich habe keine Angst vor wilden Tieren. Die gibt's ja ohnehin nur im Zoo. Würde vermutlich auch allerhand Mutproben bestehen. So nachts auf dem Friedhof oder ein Sprung vom 10-Meter-Brett. Vielleicht auch ein Ringkampf. Ein Duell mit gleichen Waffen. Aber dieses Monster, diese Bestie, diese Krake, diese Schüchternheit. Und in der Schule war es ja auch, dass ich wegen Sachen abgelehnt wurde, die ich nicht verstanden habe. Ja, meine Ängstlichkeit, meine eigene Zurückhaltung wurde mir übergenommen. Ich war unsichtbar. Und zum Teil war es mir auch recht, wenn ich unsichtbar war. Nicht immer, aber manchmal schon. Ich weiß schon in der Grundschule, dass ich in der Klasse mal total still war. Also da habe ich mich fast nie zu Wort gemeldet. Obwohl ich oft da saß und dachte, soll ich jetzt mal was sagen? Und das, dann habe ich mich so unwohl damit gefühlt, weil eigentlich hatte ich ja was zu sagen. Und ich wollte auch gerne, dass die anderen mir mal zuhören und dass ich mal Aufmerksamkeit bekomme. Und dann dachte ich immer, nee, und das ist jetzt peinlich. Hinterher, dann schämst du dich vielleicht. Wenn wir Beschämung sehr früh zulassen, zum Beispiel im Kindergarten oder in der Schule, und da nichts gegen tun aktiv, dann entstehen auch solche Syndrome, also Angst überhaupt fixiert sich dann. Und zwar kindliche Angst. Kindliche Angst ist immer eine sehr starke Angst. Und dieses Peinlichkeitsgefühl, das ist ja einfach ein Zeichen, dass Sie sich wirklich persönlich sehr aussetzen. Ja, aber das Aussetzen ist im Grunde wie so eine Gerichtssituation. Das hängt ja damit auch alles zusammen, diese Prüfungsangst. Eine Prüfung ist natürlich so diese exemplarische Situation, wo ich irgendwie da was zeigen soll und was bieten soll. Und wo ich dann wirklich sein kann, dass ich einen totalen Blackout habe in so Prüfungssituationen. Dass ich überhaupt nichts rauskriege, dass ich wirklich nicht mehr weiß, was ich im Kopf habe und so weiter. In so völligen Angstsituationen ist ja quasi der vordere Teil unseres Gehirns ausgeschaltet, ne? Das ist Kampf oder Flucht und da ist kein Denken mehr möglich. Das ist eben immer so diese Angst vor so einem totalen verurteilt werden oder aus dem Spiel gekickt sein und so. Also hat so eine existenzielle Komponente, dann dieses komplette Scheitern. Und dass ich dann das Gefühl habe, ich habe da keinen Einfluss drauf, sondern ich bin dem total ausgesetzt. Also durch diese massiven Beschützerinstinkte, die alarmiert und aktiviert sind, vermeidet der Schüchterne ja das Scheitern. Davor hat er ja riesige Angst. Im Zentrum dieser Angst steht die Furcht vor Beschämung. Es ist eigentlich eine Schamvermeidungsstrategie, die Schüchternheit. Beschämung ist ein sehr existenzielles Gefühl. Es hängt mit der Würde zusammen. Wenn ich als Mensch nicht mehr würdig gesehen werde, sondern beschämt werde, die Scham liegt dann bloß. Also ich stehe nackt vor allen und alle können mich sehen. Ein akutes Gefühl, das, glaube ich, jeden befällt, der irgendwie aus Versehen mit offenem Hosenstall auf die Straße geht und dann sagt ihm jemand, oh, guck mal, Türe steht offen. Es fällt mir wirklich schwer, wenn ich sehe, was ich da gemacht habe. Das mache ich dann natürlich aus professionellen Gründen, also beim Film, weil ich dann beurteilen muss geradezu oder will auch, was ich da gemacht habe. Das ist der Blick von außen, den die meisten anderen Menschen auch auf mich haben. Und das ist mir sehr, sehr ungewohnt und es ist mir schamhaft. Es ist manchmal ein Gefühl, als hätte ich das Wort Freak hier auf der Stirn tätowiert gekriegt. Und der Mensch kann nicht ständig von allen betrachtet werden. Also ich muss eine Möglichkeit haben, mich zu schützen und mich zu verbergen. Also geschützt und verborgen zu sein. Das muss man sich mal wirklich klar machen. Menschen, die schüchtern sind oder die eine soziale Phobie haben, die haben diesen Schutz nicht. Die haben nie das Gefühl, ich kann auch im Verborgenen sein. Sondern die sind immer nackt, die sind immer bloßgestellt. Unser Lebenskundelehrer, der nimmt mich auch einfach immer so dran und dann weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Und dann blamiere ich mich schon immer ein bisschen. Schüchternheit ohne Tiefenpsychologie oder sowas betrachtet, bedeutet nun vielleicht auch so etwas wie Optionen offen zu halten. Mit jedem Wort, mit jeder Lautstärke, mit der ich mich bemerkbar mache, kann ich fixiert, festgesetzt, festgestellt werden. Also insofern geht der Schüchterne auch mit der Hoffnung auf ein nicht ganz festgestelltes Ich um. Dadurch, dass man einen Fremdtext spricht, dadurch, dass man in eine Art von Rolle sich hineinbegibt, kann man diese Schüchternheit überwinden. Und zwar so, dass selbst privat schüchterne Menschen außerordentlich extrovertiert, außerordentlich kräftig, außerordentlich mutig mit sich selber umgehen, in dem Moment, wenn sie eine Rolle zu verwalten haben. Man wird selbstbewusst in dem Vorgang des reinen Spiels. Also mich konnte schon mal ein Blick oder sowas völlig aus der Bahn werfen. Während im christlichen Diskurs durch diese Gedanken von Sündenfall und überhaupt Schamhaftigkeit, Scham und Schuld jetzt natürlich viel enger verknüpft sind und ich sozusagen immer schon in dieser gewissensbissartigen Selbstaufmerksamkeit stecke und mir überlege, oje, woran bin ich schon wieder schuldig geworden? Und bis hin zum Existenziellen, dass ich mich frage, wo ist mein Existenzberechtigungsschein? Sein oder nicht sein? Rein oder nicht rein? Mein oder nicht mein? Für die meisten Menschen ist natürlich die Pubertät so ein Alter, in dem die Schüchternheit sich dann wirklich bemerkbar macht. Da muss man cool sein und da muss man irgendwie funktionieren und darf keine Schwächen haben. Als Kind kannst du einfach losholen, aber als so 14-Jähriger, das ist schon unangenehm. Das war ja auch mal dann schneller Außenseiter. In anderen Situationen bin ich jetzt nicht so schüchtern. Zum Beispiel, wenn ich was singen soll, auch vor anderen Menschen. Damit habe ich überhaupt keine Probleme. Hatte ich auch noch nie. Also singen geht immer. Schläft ein Lied in allen Dingen, die da träumen fort und fort. Und die Welt hebt an zu singen, triffst du nur das Zauberwort. Gerade mit der Romantik fand ja auch eine Aufwertung eben solcher intimen Gefühle statt, eben gerade der Angstgefühle, der Schamhaftigkeit, der Schüchternheit, eben dieser, ja, so dunklen, eher zurückhaltenden Gefühle, die eben ganz und gar nicht heroisch sind. Und das schwingt natürlich bis heute mit, eben in solchen Klischees wie vom sensiblen Künstler, der natürlich schüchtern ist, aber vielleicht genau deswegen eine ganz besonders große Tiefe und Intensität der Erfahrung mit sich bringt. So, ich möchte Ihnen jetzt gerne eine Frage stellen, die ein bisschen ungewöhnlich ist und vielleicht merkwürdig. Und die auch ein bisschen Fantasie braucht, um die zu beantworten. Also wenn Sie sich jetzt vorstellen, unser Gespräch hier ist beendet und Sie gehen hier aus den Räumen raus und in Richtung nach Hause und dann irgendwann werden Sie müde und gehen schlafen und Sie schlafen ganz tief und dann passiert ein Wunder. Und dieses Wunder, das löst all das, über was wir gesprochen haben. Und Sie wachen am nächsten Morgen auf und wissen aber nichts von dem Wunder. Und es hat Ihnen auch keiner gesagt, dass dieses Wunder passiert ist. Woran würden Sie denn merken, dass das Wunder passiert ist? Bei dieser Frage merke ich, dass ich eigentlich so ein bisschen so einen infantilen Erlösungswunsch habe. Dass ich irgendwie so denke, das Wunder würde mich daran erkennen, dass sozusagen dieser Widerstand aufhören würde, also den ich so verspüre. Also es ist dann, dass dann ich das Gefühl hätte, ich könnte quasi machen, was ich will. Und es würde immer sozusagen die Reaktion kommen, das ist gut so und du kriegst auch noch Geld dafür. Also so ganz infantil. So. Mhm. Ja, das klingt mir aber gar nicht so absurd. Also wenn dieses Wunder passiert ist, haben Sie eine Stimme, die Ihnen sagt, dass alles gut ist, dass Sie einen Platz zuerkannt haben und dass finanziell auch für Sie gesorgt ist durch Ihre Arbeit. Ja, so, ja. Ich habe überhaupt kein Problem, öffentlich aufzutreten. Egal ob 50 oder 500, das macht keinen Unterschied. Und ich denke, das kommt daher, weil mir dann eine Institution oder ein Veranstalter mir Rückendeckung gibt und mich einlädt und mich auffordert. Und dann fühle ich mich erwünscht und dann kann ich auch liefern. Aber wenn ich mich anbieten muss, ohne jetzt, dass jemand explizit einen Wunsch geäußert hat, von mir was zu haben, dann bricht das alles in sich zusammen. Und da hilft es auch nicht, dass ich mir schon einen Namen gemacht habe, dass ich schon mehrere Bücher geschrieben habe. Das nützt überhaupt nichts. Ich bin dann wieder wie mit 15. Also diese Angst, nicht akzeptiert zu werden, die steckt tief in mir drinnen. Ich habe eine Menge von eher schüchternen Charakteren gespielt. Spontan fällt mir ein Onkel Vanya, Hamlet, Prinz von Homburg. Irgendwie sind alle großen Charaktere der Weltliteratur, auch welche, die dadurch so große Rollen der Weltliteratur geworden sind, dass sie so widersprüchlich sind. Und zu ihrer Widersprüchlichkeit gehört wahrscheinlich auch eine bestimmte Art von Kompliziertheit mit sich selber. Es ist sehr viel einfacher, auf eine Bühne vor 500 Leuten zu gehen, wenn man weiß, was die Rolle ist, als wenn man in einer sozialen Situation sich wiederfindet, wo man nicht genau weiß, was das aktuelle Rollenskript ist. Wenn ich auf der Straße bin oder in einem Laden oder so und dann läuft irgendwas nicht nach Plan, dann habe ich eigentlich kein gutes Rollenskript, das mir da weiterhilft. Ich habe Angst davor, etwas falsch zu machen und ich weiß oft nicht, was falsch oder richtig ist. Und dadurch habe ich dann Hemmungen, überhaupt auf jemanden zuzugehen, den ersten Schritt zu machen und solche Dinge. Was, glaube ich, schon auch dazu führt, dass schüchterne Menschen dazu neigen, sich sehr gut vorzubereiten auf bestimmte Rollen. Sie stellen sich immer unter höchsten Erwartungsdruck, dass alles glatt läuft, dass keine Störungen sein dürfen. Wie war das noch mit Bartleby, dem schüchternen Angestellten in der Erzählung von Herman Melville? Sprach, I would prefer not to, und stellte einfach jedes Tun ein und wurde so zum größtmöglichen Störfall im Betrieb. Ganz schön mächtig, eigentlich. Im Berufsleben muss man ja eigentlich so ein Macher sein oder jemand, der so sehr selbstbewusst und sehr redegewandt Kontakte knüpft, und dieser Druck fördert das nochmal extrem, würde ich sagen, bei mir jedenfalls. Oder man hat das Gefühl, man müsste was beweisen oder man müsste bei allen mithalten oder ein guter Entertainer sein, lustig sein, gut rüberkommen. Dazu kommt, glaube ich, schon, dass wir zunehmend in einer Selbstdarstellungsgesellschaft oder Castinggesellschaft leben. Und ich glaube, dass durch solche Phänomene wie Privatfernsehen, Castingshows, soziale Netzwerke, der Druck, sich zu exponieren, doch gewachsen ist. Und da eben Schüchternheit ein Phänomen ist, das sich immer nur relativ zu einem als normal erachteten Durchschnitt abzeichnet. Ist natürlich klar, in einer Castinggesellschaft, die sozusagen die schamlose Selbsterstellung zur Norm erhebt, wird ein Verhalten, was vor 30, 40 Jahren noch als normal gegolten hätte, inzwischen eher als Abweichung von der Norm verstanden. Heute muss jeder großartig nach außen sein, Wellen schlagen und sowas. Ich beneide immer Leute, die so draufgängerisch sind. Ich denke, wow, das wäre ich auch gerne. Die sich auch trauen, ist auch eine Frage des Mutes. In meiner Klasse ist es auch oft so, dass manche Leute einfach immer so reinrufen und das könnte ich auch gar nicht. Man schlägt sich nicht zu den Lautstarken, zu den Rabauken. Man schlägt sich nicht zu denjenigen, die die Welt regieren wollen. Ich will nicht laut schreien, damit mich alle hören. Ich will nicht auf die Bühne, damit mich alle sehen, mit rotem Kleid statt rotem Kopf. Um Gottes Willen. Und nicht nur, weil ich mich nicht traue. Braucht es tatsächlich immer den Sprung in den Mut. Auch Aristoteles überlegt sich schon, wie die Angst ein Aspekt des Tapferen, des Mutigen ist. Ohne dieses Gefühl kann ich gar nicht mutig sein, ich wäre tollkühn. Und dann siehst du natürlich auch, dass die anderen nicht auf dich warten. Ja, sie warten nicht, bis der Herr endlich mal in die Strümpfe kommt und seine Schüchternheit überwindet. Unser Eins denkt drüber nach. Und wenn das fertig gedacht ist, sind die anderen schon an einer anderen Stelle. Insofern hat es immer auch ein temperierendes Moment. Die Schüchternheit fügt mich sozusagen, ohne dass ich von außen gestraft werden müsste, aus einer Art der Selbstbesonnenheit, Selbstreflexion vielleicht auch, fügt mich ein in ein Miteinander mit den anderen. Für mich ist es dann eher, dass man sich so, wie man ist, eigentlich selbst okay findet. Selbstzufriedenheit und sein Ding zu machen. Wenn man damit zufrieden ist und sich nicht an gefühlten Mängeln an sich selbst die ganze Zeit abarbeitet, dann kann man ja relativ frei und unbefangen nach draußen gehen und auch in Gruppen auftreten. Ich würde es mir manchmal von anderen mehr wünschen, dass sie auch erst denken und dann reden. Und dann stellt man oder jedenfalls ich 300.000 Hypothesen auf, wie dann der andere reagieren könnte, und hat da irgendwie so Annahmen über, wie gibt es, wie heißt das, da gibt es irgendwie das das Selbstbild, das Fremdbild und das Metabild. Also ich denke was über dich, nee, ich denke was über mich, Selbstbild, du denkst was über mich, Fremdbild. Und ich denke, was du über mich denkst, ist dann das Metabild. Und das führt meistens in völlig bekloppte Situationen. Wenn man das vielleicht weniger pathologisiert, müsste man sagen, das ist natürlich auch ein Aspekt, der überhaupt zu uns gehört. Also dieses Abwägen von Fremd- und Selbsteinschätzung, das gehört natürlich auch zur eigenen Urteilskraft mit dazu. Es macht Sachen weniger selbstverständlich. Das ist eigentlich so eine große Unselbstverständlichungsmaschine, diese Schüchternheit, indem sie eben das Leben etwas anspruchsvoller gestaltet. Das ist also eine Situation, die einen zwangsläufig in eine intensive Beobachterposition bringt und das Mögliche beobachtet werden, sich auch in Selbstbeobachtung und umgekehrt übersetzt. Also insofern gibt es hier tatsächlich eine Eskalation von Beobachtungsintensitäten. Obacht, Achtung, innen und außen. Gefahr der chronifizierten Hab-Acht-Stellung. Aber das Achtgeben lasse ich mir nicht nehmen. Und achtsam war ich schon, bevor es in Mode kam. Ja, eben irgendwie immer gleich diese Hypothesen, dass der andere das nicht interessant genug finden könnte, was man sagt oder was immer es dann ist, nicht hübsch genug findet oder nicht klein oder nicht groß oder nicht dick oder nicht dünn genug. So eine gewisse Schüchternheit ist auch sinnvoll, weil das heißt, dass man eben nicht so eine falsche Sicherheit hat, ja, sondern dass man auch respektvoll ist mit der Möglichkeit, abgelehnt zu werden. Viele haben so das Gefühl, sie könnten ein bisschen zu anders sein oder zu merkwürdig oder wie ein Alien für die anderen aussehen. Ich glaube, das ist vielleicht bei der Sozialphobie besonders ausgeprägt. Ich mag andere nicht bewerten und ich möchte auch nicht bewertet werden. Ich glaube, so ein eigentümliches Heilsbegehren steckt auch im Schüchternen. Das Aussetzen des Urteilssystems, das Aussetzen der Evaluationsgewalt. Es gibt dieses böse Sprichwort, nüchtern ist schüchtern. Aber ich glaube, dass schon eine tiefere Wahrheit darin steckt, dass natürlich tatsächlich sehr viele Schüchterne zu problematischem Trinkverhalten oder auch zu anderen Süchten neigen, eben weil sie ja durchaus auch mal gerne aus sich rausgehen wollen. Und die Schattenseite ist natürlich meistens, dass man das dann als schüchterner Mensch hinterher bereut, wenn man sich auf diese Weise gelockert hat von seinen Sozialängsten. Wenn jemand sehr schüchtern ist, dann beschäftigt er sich nicht mit seiner Umwelt und mit den anderen, sondern eigentlich nur mit sich die ganze Zeit. Und ich glaube, ich bin dann nicht so wahnsinnig viel mit mir selbst beschäftigt, weil ich mich als relativ normal und ordinär im Vergleich zu den 8 Milliarden anderen sehe. Und wenn ich dann auf andere zugehe, dann habe ich ja dann auch einfach die Ressourcen und Kapazitäten, mich für den zu interessieren. Vielleicht hat der Schüchterne wirklich auch so eine Portion Größenwahn auch in sich. Weil er ja nie in die Situation des Scheiterns gerät, überhöht er sich ja innerlich und glaubt, er ist ja eigentlich der tollste Hirsch. Er muss sich nur nie beweisen. Und du gerätst dann in so eine Falle einfach rein, ne? Dass man das eigene Hosenscheißertum überhöht, umdeutet, sich moralisch die Welt zurechtbiegt. Sollen sich doch die anderen prostituieren? Ich hab's doch gar nicht nötig. Die Letzten werden die Ersten sein. Ein schwacher Trost, wenn's erst im Jenseits so sein wird. Na, dann mal los. Ruckzuck. Das wäre doch gelacht. Und das ist natürlich interessant, dass das in der Außenwahrnehmung ganz anders ankommt. Der Schüchterne ist dann derjenige, der womöglich als sensibel gilt und als besonders aufnahmefähig. Dabei ist er womöglich auf eine komplett neurotische Art nur mit sich beschäftigt. Und derjenige, der diese Scheu nicht zeigt, der wird dann eher als dominant wahrgenommen und als jemand, der die anderen übergeht. Eine gute Freundin von Ihnen, die Sie genau kennt, woran würde die merken, dass ein Wunder bei Ihnen passiert ist? Ja, die würde wahrscheinlich bemerken, dass ich so ein bisschen zuversichtlicher sprechen würde oder dass ich sagen würde, ach, ich bin heute aber gut vorangekommen und das hat mir Spaß gemacht und was ich gerade getan habe und nicht eben dieses immer aber, was ich von mir gebe. Okay. Also ich bin Musiker und das habe ich früh angefangen und dass es dann so wirklich überlebenswichtig wurde, das war dann in der Pubertät, dass ich dann wirklich richtig viel geübt habe und das so mein Stolz war und mein Gegenpol zu sozialer Angst, dass ich das darin verarbeiten konnte. Mein inneres Bild dafür ist das von so einem Frühjahrsblüher, der so irgendwie schon so eine Spitze durch den Schnee gebrochen und man weiß nicht, kommt da mehr raus? Also das ist so irgendwie ein eigenartiger Zustand in der Schwebe, aus dem ganz viel entstehen kann oder eben auch nicht. Er liebt mich, er liebt mich nicht. Er liebt mich, er liebt mich nicht. Vielleicht liebt er mich? Was die Jungs angeht, sage ich jetzt mal so, ist es fast schon angestrengtes Weggucken. aber eben auch irgendwie, wo ich dann neben mir stehe und mich frage, wie soll jetzt diese Person drauf kommen, dass ich irgendwie auch nur Interesse hätte, mit ihr zu sprechen, wenn ich ja den, mit dem ich definitiv nicht sprechen will, auch angestrengt nicht anschaue. Ne? Naja, aber das ist wirklich, glaube ich, der Teenager-Klassiker. Das Blöde ist nur, ich bin echt inzwischen kein Teenager mehr. Ne? Ich bin bald 50-Ager. Also es war auch ein Problem mit Mädchen. Also ich war 27 Jahre allein. Ja. Da war es aber zum Glück so, dass die Initiative ja manchmal auch von der anderen Seite ausgeht. Und ja, die legen ja dann auch mal die Hand auf den Schenkel und sagen, warum bist du eigentlich so schüchtern? Also zum Glück ist es dann auch mal so passiert. Wir denken an den gesenkten Blick, der natürlich erstmal vielleicht abweisend sein kann, aber nicht muss. Er kann auch einladen oder herausfordern geradezu. Also es gibt so eine bestimmte sinnliche, erotische Dimension des Schüchternen auch, die gerade mit dem Blick, glaube ich, zu tun hat. Jeder, der in erotisch-sexuellen Verhältnissen unter Schüchternheit leidet, merkt plötzlich, dass vielleicht gerade dadurch auch bestimmte Attraktivitätsmomente gesteigert werden. Also insofern, glaube ich, lässt sich Schüchternheit nicht selbstverständlich als eine Passion des Leidens oder sowas begreifen. Es hat eben auch etwas Reizvolles, einen großen, starken Menschen plötzlich ganz verlegen und schüchtern zu sehen, hat auch etwas umwerfend Hinreißendes oder Mitreißendes oder Anrührendes und zeigt uns eigentlich auch in einer Menschlichkeit. Ich glaube, dass der Schüchterne immer auch ein Schatten sozusagen des lautstarken Handelns, des Eingreifens, der Interventionsfreudigkeit oder sowas bedeutet. Das ist, könnte man so zuspitzen, durchaus ein Humanschatten, ein besonders menschlicher Schatten. Da kommt also jemand in eine Gruppe und macht sich nicht zuerst klein, sondern irgendwie redet so mit, scheint da wenig Angst und wenig Berührungsängste zu haben. Und dann gibt's immer wieder Menschen in solchen Gruppen, die das Gefühl haben, da nimmt mir jemand Platz weg. Und dass da gerade die Schüchternen den anderen permanent ein schlechtes Gewissen aufoktroyieren. Ihr anderen verletzt mich ständig. Das ist natürlich Terrorismus. Und da steckt natürlich ein unfehlbar narzisstisches Element drin, weil man zeigt ja auch der Mitwelt ständig, oh, ihr seid alles so tumbe Klötze und dumme deutsche Eichen, die hier um mich rumsteht und ich bin so ein zartes Mimöschen. Etwas wirklich Fragiles und Zerbrechliches und ja, verletzlich Zartes. Und wir brauchen vielleicht auch wieder Verständnisse davon, dass wir eben nicht nur starke Subjekte sind. Ich bin Kontrabassist und unterrichte und habe Konzerte. Jazz, Pop, so in die Richtung. Ja. Immer in Formationen, aber in vielen verschiedenen. Also von Trio bis große Besetzung oder Duo. Also ich habe mir einen Job gesucht, wo ich extrem sichtbar bin und extrem kontraphobisch arbeite. Das ist oft eine Überwindung. Also wirklich jede Woche. Es gibt Zeiten, wo es jeden Tag eine Überwindung ist. Ja. Aber hinterher bin ich fast immer wieder froh. Und Franz Kafka, dieser zarte, schüchterne Mensch, der sich für seine bloße Existenz schämte und nicht glaubte, es mit dem Leben aufnehmen zu können. Er schrieb nachts über den Kampf des Schüchternen mit der fremden, mächtigen Welt und verwandelte seine Schüchternheit in große, machtvolle Literatur. Ich kann ja nur aus mir selber schöpfen, aus meiner Fantasie, aus meinem Leben, aus dem, was mein Charakter ist. Und ich stelle diese Anteile meines Charakters zur Verfügung im Spiel. Und dazu gehört je nachdem auch meine Schüchternheit, die ich als Mensch in bestimmten Situationen habe. Ich habe hier mit Improvisationstheater angefangen, weil ich die Bremse lösen will, im Grunde genommen. Ich will sie nicht ausbauen, aber lösen will ich sie. Ich kann doch mal in eine ganz andere Rolle reinschlüpfen und mich so verhalten, wie ich das sonst garantiert nicht tun würde. Dass Schüchternheit gerade im Moment in einer Gesellschaft, die so darum bemüht ist, glatte Oberflächen zu produzieren und sich gut darzustellen, geradezu ein kritisch-subversives Potenzial hat. Also das Schüchterne als etwas, was sich zurücknimmt, etwas, was auch mit Verhaltenheit zu tun hat oder Selbstbescheidung. Es muss vielleicht auch meinerseits eine Anerkenntnis dessen geben, dass ich nicht alles vermag. Und Schüchternheit erinnert uns daran. Es kann sein, dass eine gewisse Form der Schüchternheit auch darin besteht, zu behaupten, es wird eh zu viel regiert, es wird zu viel behauptet, es wird zu laut agiert. Weltverhältnisse könnten etwas zögerlicheres Verhalten oder zögerlicheres Eingreifen durchaus vertragen. Also hier, glaube ich, gibt es eine politische Dimension der Schüchternheit, die das Maß an Handlungszirkulation, an Tatkraft als durchaus nicht ganz ungefährliches politisches Potenzial begreift. Das heißt, ich mache die Erfahrung, dessen trägt hier ein Eis. Kann ich den nächsten Schritt gehen oder ziehe ich mich lieber im Moment ins Schneckenhaus zurück? Das scheint mir erstmal nichts Verwerfliches zu sein. Und kann ich mir auch vorstellen, unter einer durchaus gegebenen Autonomie meiner Person, die allerdings eine fragile Autonomie ist. Ja, dann probieren wir doch mal, wie Sie fester auf dem Boden stehen. Das probieren wir gleich mal mit einer Übung aus, ja? Jetzt sofort, ja? Ja. Okay. Sie stellen sich mal hier hin, genau. Und machen Sie die Beine mal so ein bisschen auseinander. So, so ein bisschen hüftbreit stehen Sie. Hüftbreit, das kommt mir schon so ganz tarzanmäßig vor. Ja, Sie stehen einfach hüftbreit so, dass Sie sich wohlfühlen. Und jetzt gehen Sie mal hier in den Knien, sind Sie locker, nicht durchdrücken die Knie, ja? Gut. Und jetzt richten Sie Ihren Oberkörper mal auf. Ihr Brustbein wird ein bisschen nach oben gehen, ja? Sehr schön. Sie, das kommt mir aber komisch jetzt. Das kommt Ihnen komisch vor, weil Sie die Schultern anspannen. Lassen Sie die mal locker. Also so ein Partylöwe wäre ich sicher nicht mehr in diesem Leben. Aber bestimmte Sachen habe ich dann halt auch gelernt. Und ich denke so, der schüchterne Teil, das ist eher noch so ein Auswechselspieler, der ab und zu eingewechselt wird. Don't be so shy. Vom Los der Schüchternheit. Ein Feature von Uta Rühnaufer. Also ich versuche dann in meinem Buch über Schüchternheit ganz am Ende so eine Art Utopie der Schüchternheit zu entwerfen. Ich habe dann eben einen Kunstbegriff geschaffen nach dem griechischen Begriff für Schamhaftigkeit. Eidos heißt es dann eben nicht Utopia, sondern Eidotopia, also die Welt, der Ort der Schamhaften. Also das sind alle Menschen schüchtern. Take a breath, rest your head, close your eyes, you are right. Es wirkten mit Susanne Hake, Kommunikationsberaterin und Autorin des Buches Selbstmarketing für Schüchterne. Frauke Kurbacher, Philosophin. Ulrich Mattes, Schauspieler. Alicia Navarro Orenia, Psychiaterin und Psychotherapeutin. Josef Vogel, Kulturwissenschaftler. Florian Werner, Publizist und Autor des Buches Schüchtern, Bekenntnis zu einer unterschätzten Eigenschaft. Take off your clothes. The fire, don't be so shy, you're right. Es wird aber hoffentlich auch klar, dass es natürlich so einfach nicht zu haben ist. Also dass eigentlich jede Gesellschaft wahrscheinlich beide Elemente braucht. Und wahrscheinlich wäre auch so ein Volk der Schüchternen sehr schnell ausgestorben, weil niemand den Mut hätte, einen Angehörigen des anderen Geschlechts anzusprechen, um sich zu vermehren. Ach. Außerdem mit den Schüchternen Erika Fischer, Katrin Heidbrink, Manfred Kriener, Marcel Krömker, Luisa und Susanne Schmid, Susanne Taubert und mit dem Nicht-Schüchternen Markus Franken. Es sprachen Annika Schilling und Jürgen Albrecht, Ton und Technik Gunther Rose und Hanna Steger, Regie Uta Reitz, Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2017.